Teil 3. Sie hören nun ein Gespräch. Sie hören das Gespräch einmal. Dazu lösen Sie 7 Aufgaben. Wählen Sie. Sind die Aussagen richtig oder falsch? Lesen Sie jetzt die Aufgaben 16 bis 22. Dazu haben Sie 60 Sekunden Zeit. Sie sitzen in einem Café in Zürich und hören, wie sich ein alter Mann und ein Mädchen über die Schweizer Küche unterhalten. Das ist aber ein nettes Café, Lena. Ich nehme einen Kaffee mit Rahm. Ich auch. Aber Grossvati, möchtest du nicht auch ein Stück Kuchen? Nein, lieber nicht. Ich darf nicht so viel Süßes essen. Aber die haben hier auch Rüebli-Torte. Rüebli-Torte? Echte, richtige Rüebli-Torte? Ja, die backen hier nur traditionelle Schweizer Kuchen, ganz wie früher. Wirklich? Ja, dann nehme ich ein Stück. Wie hat sonntags meine Mutter immer gebacken? Was hätten Sie denn gerne? 2 Kaffee mit Rahm und 2-mal Rüebli-Torte. Kommt sofort. Nun sag mal, Lena. Ich meine, ich freue mich auch, mit meiner Enkelin Kaffee zu trinken. Aber nun erzähl mal, was ist das Problem? Aber Grossvati, ich gehe doch nicht nur mit dir Kaffee trinken, wenn ich ein Problem habe und etwas von dir will. Nein, das stimmt. Aber ich finde es ja auch gut, dass du so viele andere Sachen machst. Aber nun sag schon. Ich möchte einen Kochkurs machen und mein Taschengeld reicht nicht aus. Einen Kochkurs? Aber deine Mutter hat mir erzählt, dass du sehr gut kochst. Ja. Dass du sogar das Weihnachtsessen gekocht hast. Wozu brauchst du da einen Kochkurs? Ich möchte richtig schweizerisch kochen lernen. Schweizerisch? Ja, esst ihr jungen Leute das denn? Nicht einmal deine Oma kocht diese Sachen. Sie sagt, dass das zu viel Arbeit macht. Selbst Rösti kauft sie lieber fertig. Ja, aber deshalb will ich ja den Kochkurs machen. Schweizerische Küche macht vielleicht ein bisschen mehr Arbeit, ist aber viel besser für uns und für die Umwelt. Für die Umwelt? Für Schweizer Rezepte braucht man nur Produkte, Gemüse, Obst, die hier aus der Gegend sind. Kein Gemüse aus Südeuropa oder Südamerika, keine Gewürze aus Asien. Alles nur Sachen, die hier wachsen und hier produziert werden. Und deshalb braucht man nicht so viel Energie, Benzin und so, um das alles hierher zu transportieren. Richtig, Grossvati. Und ich habe auch gelesen, dass es für unsere Gesundheit besser ist, wenn wir Speisen essen, die zu unserem Klima passen. Für Mexikaner ist mexikanische Küche am besten, für die Russen die russische und für uns die schweizerische. Und außerdem unterstützt man so die Schweizer Bauern, gell? Grossvati, du bist echt klasse. Ich wusste, dass du das verstehst. Wie viel brauchst du denn für deinen Kochkurs? Du hast ja bald Geburtstag und ich habe noch kein Geschenk für dich. Ah, hier kommt unser Kaffee und unsere Rüebli-Torte.